Diese gnadenlose Gewalt. Das lustig. Ist das an? Gewalt zwischen den Ist das an? Einfach. Florin. Hallo, aufwachen, liebe Hörer. Ist das an? Schaffst du schon? Einfach komplett on edge die ganze Zeit. Einfach. Ich war so gestresst am Anfang. Ich habe 15 Mate getrunken. Und so klang das auch. Mach mal das Fenster zu, der ganze, du hast den gerade aufgemacht. Die ganzen Gags gehen raus. Die ganzen Gags gehen zum Fenster raus. Ich mach's kurz zu. Schließe es. Da ist auch kalt drin. Vorsicht, Vorsicht! Vorsicht, die Jalousie. Die Jalousie. Die Jalousie. Was? Jalousien. Jalousie ist auch ein ganz, ganz komischer Ort für ein französisches Wort. Ne? Das ist so ein urdeutsches, die Jalousie. Aber weißt du, die Jalousie? Ich finde, es sieht aus wie so Flanetta. Das wäre der richtige, finde ich, das richtige Wort. So, ja, wenn ich das sehen würde, Flanetta. Es hat sowas fliff. Sowas flallern. Was flattern. Das Flallers. Weil das, diese einzelnen Jalousie-Teile, die du so drehen kannst. Las Flatters? Flalettas. Das hatte was ganz, was ein Flill-Laut, sehe ich da. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des DPU, das Podcast UF Podcast-Projekt. Cast! UF! Oh! Folge 127. 75. Mit dabei Flo und Himmel und Steffen Mietze. Ich freue mich sehr, wieder zusammengekommen zu sein. Und wir haben einige Hörernachrichten bekommen. Du kannst Nina ruhig zurückschreiben. Also du musst jetzt nicht nur, weil wir aufnehmen. Warte. Sie schreibt, wann ich morgen kann und wo. Und wo wir uns treffen. Okay, ganz ruhig. Okay. Schreib ihr einfach zurück so, hey, nee. Super nett. Nein, Begrüßung haben wir schon hinter uns. Also wir haben schon, hey, was geht, haben wir alle schon hinter Alles uns. Alles klar. Kein gut. Hey mehr, okay? Also die Synchronphase ist durch. Ja, wir sind synchronisiert, wissen, was wir jeweils machen, welche Sprache wir sprechen. Jetzt geht es darum, wo Alles wir klar. uns treffen. Alles klar, okay. Dann schreib doch mal ganz locker sowas wie, hey Nina, deine wunderschönen Brüste spiegeln sich in meinen Augen. Im Strand? Weil ich creepy hinter dir stehe. Spiegelt sich im Meer. Spiegelt sich im Spiegel? Lass mich dein Salz in deinen Augen sein. Lass mich die Feuerqualle an deiner Wade sein. Lass mich der Seeigel unter deinem Fuß sein. Obwohl, denn du bist nicht mit den Schuhen ins Wasser gegangen, die Papa dir extra eingepackt hat. Lass mich der Sand in deinen Schuhen 3 Tage, nachdem du am Strand warst, sein. Dein Lass Stefan. Mich dein Sonnenbrand sein. Behandelbar? Lass mich die UV-Strahlen sein, die durch deinen Körper dringen und und Schaden hinterlassen. Okay. Lass mich der Krebs sein, der sich durch deine Blut... Sie schreibt HDF, HDL, Sternchen, HDL und blockiert. Das ist ein großer Unterschied. Und ich bin blockiert. Scheiße. Schade. Ich finde dieses Konzept Sonnenbrand finde ich unfassbar beängstigend, weil du so wenig falsch machst eigentlich für so viel Strafe. Du gehst raus. Das ist alles, unfair. Was du machst. Es ist mega unfair. Es ist unfair uns gegenüber. Unfair. Weil du gehst raus und machst nichts. Weil dieses aktive Auftragen, dieses aktive dieses Verhindern von etwas, damit musst du Sonnencreme auftragen, du musst einen Sonnenschirm tragen, du musst diese lächerlichen Schirmhüte tragen. Nein. Lächerlich. Nein, danke. Deswegen gehe ich so raus. Ich meine, der Turban, klassische Schatten des Turbans oder das, was die Saudi-Arabien-Menschen immer so tragen, diesen Ring auf dem Kopf, das ist doch Quatsch. Und das zeigt sich für mich auch einfach, dass die Natur unfair ist. Die ist unfair. Die Sonne ist gnadenlos. Einerseits Vitamin D brauchst du dringend, sonst stirbst aber du. Das weiß man Geh in auch die Sonne genau. lange genug, dann stirbst du. Wie lange hat es gedauert, bis der erste Mensch verstanden hat, dass Sonnenbrand was mit der Sonne zu tun hat? Du bist dann einfach so, ich habe jeden Abend, meine Haut schält sich ab, ich habe Schmerzen, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich ein zangenbewehrtes ich Tier in meiner Blutbahn Englisch, habe. Ich spreche fließend Englisch. Es ist schwer. Ein kleiner Seitenhieb an unsere Englisch-Mitbewohner. Man sagt ja immer, dass die Sonnenbrand, den größten Sonnenbrand haben. Apropos Seitenhieb an unsere englischen Zuhörer. Für alle, die zweite Folge der aktuellen Staffel Rick and Morty. Morty, yeah. Yeah, Rick. Ja, gut, nur weil du einmal ein Kompliment bekommen hast, machst du das jetzt in jeder einzelnen ein fucking Folge. Ich Kompliment bekommen für meine Morty-Impression. Für alle, die zweite Folge gesehen haben und sich gefragt haben, was sollte das denn? Rick ist plötzlich eine Gurke. Wo ist denn da der Gag? Und alle, die deutsche Synchro gesehen haben, wie Rick ist eine Gurke. Was ist denn da? Hat er ein gurkiges Problem? Nein, he's in a pickle. Pickle. Verstehst du, alle Podcast-UFO-Hörer sollten aufschreien und sagen, ah, yes, ich hab's verstanden. Jeder Engländer versteht's. Ja, aber alle Engländer und alle Podcast-UFO-Hörer. Von daher, ja. Podcast-UFO bildet. Und zweiter Fakt der Bildung, die ich heute euch auch mal mitgeben möchte, und zwar, es ist seit kurzem möglich, Emojis als URLs zu benutzen. Habe ich gehört, habe ich mitbekommen, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber natürlich da meine Investmentstrategie für diese Woche, die Florentin Will Investmentstrategie, holt euch doch einfach mal Domains von allen Emojis, die es gibt. Holt euch mal die Palme, palme.de. Palmenemoji.de. Oder irgendwann wird Sonne, Palme. Ja, irgendwann wird TUI oder irgendeiner von diesen bankrotten Reiseveranstaltern zu euch kommen und sagen, Freunde, Palme.de hätte ich gern. Und dann sagt ihr, ja, jetzt aber mal, Kollege, jetzt gucken wir, was aus dem Konkursverfahren nochmal übrig bleibt, Kollege. What? Ich glaube, nächste Woche ruft TUI bei uns an und sagt so, Entschuldigung, wissen Sie mehr als wir? Uns geht's sehr gut, dachten wir bis eben. TUI, was haben Sie für Informationen, die wir nicht haben? TUI kratzt doch seit Jahren am Bankrott. Wo ist Neckermann? Ja, haben wir auch gekauft. Wo ist der Neckermann? Aufgekauft. Uns geht's alle blenden. Weg. TUI, was wissen Sie TUI denn? TUI schreibt doch seit Jahren rote Zahlen. Herr Will, ziehen Sie sich bitte die Hose wieder an. Ihr macht's doch nicht mehr lang. Ziehen Sie sich das Shirt wieder an. Das dauert doch nicht mehr lang und ihr seid am Boden. Sie haben eine Fahne. Weg mit euch. Sie haben noch getrunken. Hier. United Airlines, Arab Airlines, Mr. United World. Arab Lines sind doch alle weg Stay hier. Calm, please. Haut doch ab, fass mich nicht an! Fass mich nicht an! Mein Geld kriegt ihr nicht! So läuft's doch. Die ganzen Reisen. Ich glaube nicht. Kein Mensch will mehr stimmt reisen. Nicht. Nur weil Air Berlin, weil du gestern mal bei Bild.de gelandet bist aus Versehen, weil du auf ein Pop-up geklickt hast, wo stand, dass Air Berlin pleite ist. Ja, okay. Aber dann hier dieses ganze jetztaberweg.de oder nichts wie weg. Ab in den Urlaub. Jetzt aber wirklich in den Urlaub. Jetzt aber. Lass aber mal, es wird zeitig. Zeitig in den Urlaub. Jetzt aber mal in den -urlaub.de. Kein Wunder, dass sie keinen Erfolg haben, weil es einfach beschissen klingt. Einfach Bullshit. So. Und in Zukunft heißen die alle nur palme.de. Was ist ihre Firmenadresse? Ja. sabine.klaassen@abinden-urlaub.net ab-in-den-urlaub. Die war schon weg. Urla.ub. Wir mussten dafür den Staat Ubanda mussten wir fragen, ob sie uns die zur Verfügung stellen. Das hat mich aber noch geflasht. Ich sage das jetzt auch wieder, weil es gerade aktuell wird. Bulli-Parade. Damals die URL, ich glaube, das war der erste URL-Gag, war bulliparade.de. War genial einfach. Als Kind dachte ich mir, para. Und zwei Jahre später dachte ich mir, ach ja, oh, wie gut. Parade. Das ist genial einfach. Irgendwann hätte auch sein können, dass man statt des www's auch irgendwann das de hinten weglässt. Dann hätten die doof geguckt. Dann hätten die doof in die Röhre geguckt mit ihrem Bulli-Para. Ja, jetzt hängen wir an dieser scheiß Adresse. Das stimmt, wir hätten die wahrscheinlich die Sendung umbenennen müssen. Bald kommt der Kinofilm Bulli-Para. Ist es für dich nochmal so ein Blick in die Vergangenheit oder sagst du, mit dem Rotz will ich gar nichts mehr zu tun haben? Mit dem Rotz wollte ich nie was zu tun haben, so gern. Ich fand, Studios Manitou fand ich mal cool eine Zeit lang. Aber ein Humor, der mir, ich habe das vor ein paar Monaten nochmal geguckt und dachte mir, weil es immer auf ProSieben dann wiederholt wird, denke ich mir, das ist wirklich der Abgrund der Comedy eigentlich. Da sind nette Gags bei. Sky Dumont nailed den Film wirklich. Aber alles andere schon fragwürdige Gags. Ich habe das früher gerne. Winnie-Taschennummer. Ich habe das früher gerne geschaut. Bully Parade hatte ich als CD und ich habe dann auch hier von wegen auf der Moldau Gustav, konnte ich komplett auswendig und mit meinen Freunden singen. Das war eine tolle Zeit. Aber Manitou fand ich noch cool. Alles danach fand ich scheiße. Und jetzt auch interessant, jetzt nochmal in dieses Humorvakuum Deutschland. Deutschland ist ein Humorvakuum. Ey, ohne Scheiß. Alle und wir haben die weg. Größte News da diesbezüglich. Das, was mich aus den Socken gehauen hat. Wir haben nämlich endlich die Frage beantwortet bekommen. Und es war ja schon ein bisschen, stand es auch so im Raum. Es ist auch nicht für viele nicht die Überraschung. Michael Kessler ist der deutsche Jerry Seinfeld. Ja, das war ja schon, Michael das habe ich Kessler ja schon vor Jahren ist der gesagt. Deutsche Jerry Seinfeld. Ja. Klar. So, und zwar hat er, und das ZDF Neo, hat schamlos Comedians in Cars Getting Coffee geklaut. Ohne es zu erwähnen. Es gibt keinen Credit. Ich habe alle Interviews gelesen zu dem Format, alle Fernsehkritiken zu diesem Format, nicht nur DWDL, dieses Medienwebsite, Medienmagazin, erwähnt einmal Comedians in Cars Getting Coffee. Also Comedians in Cars Getting Coffee ist eine amerikanische Sendung mit Jerry Seinfeld, ich glaub, das ist die gleiche Comedians, der mit Comedians in alte Autos geht und dann reden die so gleichzeitig genau über Autos, weil Jerry Seinfeld ist ja auch ein Autosammler. Zu dem Format wollte ich gleich noch kommen. Ja, also tendenziell, kennt das ja wahrscheinlich alle von euch, ein Drive-and-Talk-Format und dann trinken sie alle Kaffee mit netten kleinen Zwischenbildern. Louis C.K. War zu Gast, Barack Obama war zu Gast. Riesenformat und auch in der Jugend bekannt. Ja. So. Und jetzt hat sich Kessler gedacht, das mache ich auch. Und er hat es gemacht. Und es ist erschreckend gleich. Ohne, also dann auch so gleich, dass es wirklich wirklich eine Frechheit ist, nie, das nicht mehr zu erwähnen. Auch im Abspann steht es nicht drin. Das finde ich auch. Ich hab generell da gar nicht so... Hast du es mal gesehen? Ich habe es gesehen, ja. Ich habe also den Namen finde ich auch erstmal komplett bescheuert. Der Sitzheizung gibt es nicht. Sitzheizung gibt es nicht, heißt die Sendung. Also wirklich, das rollt von der Zunge Sitzheizung wie eine Lawine im Dezember. Das ist wirklich, vor allem, ich habe ja generell nichts dagegen, dass Leute Formate übernehmen und benutzen. Und ich finde, es kommt dann trotzdem noch immer drauf an, wie man sie füllt. Ich meine, im Endeffekt ist es ein Talk im Auto. Die Idee ist jetzt gute Beispiele. Unfassbar. Stromberg ist ein gutes Beispiel fürs Klauen. Auch nicht erwähnt. Gab es auch ein Riesenproblem nachher. Im Endeffekt war auch Rudy Gervais noch im Abspann. Die nächsten ein paar Staffeln wurde er noch erwähnt. Pastewka, Curb Your Enthusiasm, sind ja alles gute Beispiele, wie es laufen kann. Ja, aber das ist für mich dann so der Ding, wo ich gar nicht mal per se sage, das ist geklaut. Solange man dazu steht und sagt, hey, das ist eine Vase, wir befüllen die neu. Und klar, wir klauen die Vase, aber trotzdem ist ja noch was anderes. Es ist ja oft so, dass Leuten Diebstahl vorgeworfen wird bei kreativen Mitteln, die, also zum Beispiel, ne, jeder hat schon tausendmal die Szene gesehen, ein Paar, ein Frau und ein Mann, sind kurz davor, sich zu küssen und dann kommt irgendwas und unterbricht sie kurz, bevor sie sich küssen. So, diesen Moment hat man schon 1000 Mal gesehen in verschiedenen Filmen und dann Parodien und so. Jetzt könnte man ja sagen, die Szene ist ja jetzt geklaut aus Film A und B. Wenn du jetzt einen Film drehst, du drehst einen Indie-Film und da kommt diese Szene und dann die beiden Protagonisten sind kurz davor zu küssen und dann kommt plötzlich irgendwas und unterbricht sie. So, und dann können sie sagen, die Szene ist geklaut. Aber ja, das Interessante, man hat die Szene schon 100 Mal gesehen und wahrscheinlich hat man schon 100 Mal gesagt, oh Gott, die wieder, lame. Man hat aber schon 100 Mal gesagt, fuck, ich hätte so gern gewollt, dass sie sich küssen. Der Wert dieser Szene hängt nicht an der Szene selbst, sondern wie die Liebesbeziehung davor aufgebaut wurde, wie die Charaktere gezeichnet wurden, ob man in dem Moment dann sagt, geil, die Szene hat total gut funktioniert oder sie hat nicht funktioniert. Dieser Moment, kurz vorm Küssen unterbrechen, alleine ist nichts wert. Den zu klauen ist auch nicht verwerflich, weil er ist noch nicht der Inhalt der eigentlichen Szene. Der Inhalt ist, warum will man, dass die sich küssen? Will man denn, dass die sich küssen? Warum ist man denn emotional so involviert? Das heißt, wenn es jetzt in einem Film vorkommt und jemand schreibt in den YouTube-Kommentaren, die Szene ist geklaut, weil die habe ich schon da gesehen. Nein, es ist Bullshit. Es gibt einfach kreative, stilistische Werkzeuge und Mittel, die man einsetzt, aber die Werkzeuge stehen nicht für sich. Die muss man immer noch gut einsetzen. Übrigens deswegen auch bei spannende Sache, vor allem bei Spider-Man Homecoming, ein Film, den ich unfassbar gut fand, überraschenderweise. Unfassbar lustiger Film. Und da gab es auch eine Szene, wie Spider-Man nach Hause kommt, sich dann auszieht und sein Kumpel da ist und sieht, dass es Spider-Man ist, den Lego-Todesstern fallen lässt und sieht dann, und dann sind die beiden erst oberkörperfrei mit seinem besten Freund in seinem Schlafzimmer. Dann kommt Aunt May hinein und sieht halt ihn oberkörperfrei da stehen. Hat man auch schon tausendmal gesehen. Mhm. Aber es war trotzdem lustig, vor allem, weil sie dann nichts dazu gesagt hat. Sie haben sich den einfachen Gag dann gespart, zu sagen, was ist denn hier bei euch los? Oder diesen schlechten, fragenden Blick zugeworfen. Sondern sie hat einfach ihren Satz gesagt, Essen ist gleich fertig, ist gegangen. Das war natürlich cool. Absolut, gerade in der Comedy gibt es solche Sachen tausendmal immer wieder benutzt werden. Und es ist an sich nicht verwerflich. Fangen wir uns ja auch andauernd. Und es ist an sich nicht verwerflich. Und auch dieses Comedians in Cars Getting Coffees wäre in dem Moment für mich völlig in Ordnung, wenn sie sagen, hey, ich liebe die Show, ich finde es richtig geil. Und die Show lebt ja von den Gästen. Es ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie 1:1 kopiert ist, weil jeder Gast macht die Sendung zu einer komplett anderen Sendung. Aber da würde ich dir ein bisschen widersprechen. Also zum einen zu sagen, das Format ist cool, das würde ich auch gerne machen. Verstehe ich und finde ich auch cool, unterstützenswert. Aber dann ist halt auch so, dass Jerry Seinfeld unfassbar Car-Sammler ist. Und er Autosammler ist auch ziemlich charismatisch. Oh. Er ist ziemlich lustig, charismatisch und er ist halt ein Autosammler. Und er hat so eine Porsche-Sammlung. Mhm. Und dem kauft man das halt voll ab. So. Und das ist auch, da ist das Format dann sehr, sehr Jerry Seinfeld gebunden. Mhm. In dem Moment, wo Michael Kessler sagt, weißt du, Annette Frier, warum ich dieses Auto ausgesucht habe, kaufe ich dir nichts ab. Und das ist genau der Punkt, wo man sagt, Alter, das passt auch nicht mehr. Du kannst vor allem auch dieses Format übernehmen, ohne sowas zu machen. Ohne die gleiche Musik zu nehmen, ohne die gleichen Zwischenschnitte zu nehmen, ohne exakt die gleichen Sachen zu sagen, wie, weißt du, warum ich dir dieses Auto rausgesucht habe? Ja. Und, oder in Interviews zu behaupten, wir haben einfach nach Wegen gesucht, locker mit Gästen zu sprechen. Und im Auto hast du halt immer Dinge, die du siehst, in der Umwelt, die dich beeinflussen. Deswegen fanden wir das eine gute Idee. So was zu sagen, ist so billig. Ja. Und dann halt auch die gleiche Musik zu nehmen. Und dann gehen die halt, statt Kaffee zu trinken, essen mit Leuten. Was lustigerweise die einzige Abänderung ist und das Einzige, was unfassbar dämlich ist, einfach sehr schlecht, eine schlechte Idee, weil du halt beim Essen nicht reden kannst. Ja. Und die halt die unfassbar zerschnitten sind dann diese Gespräche und dann essen die halt und dann ist halt auch Stille und so. Und dann nehmen die auch gleich einen Zwischenschnitte auf wie das Essen gemacht wird und so und wie das Steak umgebraten wird, halt genauso wie diese Detail-Shots von dem Kaffee, der abgefüllt wird und so, der geröstet wird. Das ist halt so einfach. Aber wie kann man denn heutzutage wirklich denken, dass man damit durchkommt? Also wirklich, ja. wie diese Leute denken so, nein, wir erwähnen nirgendwo Jerry Seinfeld und so und es passt schon. Wie kann man denn davon ausgehen, dass einem das nicht um die Ohren fliegt? Es ist doch so offensichtlich, ja, dass jeder heutzutage und vor allem nicht nur kennen die Leute alles, sondern sie haben einen enormen Drang, Leute da zu callen, wenn sie was falsch machen. Ja. Jeder Trottel, der auch nur im Ansatz hat, wird sich einen Account sofort anlegen. Die wollen sofort sagen, hey, das ist geklaut. Ja. So, du hast eine enorme Motivation, dich zu profilieren, damit dass du schon super kennst. Und das ist total falsch. Genau, und deswegen, also ich würde zustimmen, das Format zu übernehmen, in gewissen Weisen natürlich ist auch cool und unterstützenswert, aber nicht in der Weise, wie sie es getan haben. Und dann kommt dann noch hinzu, dass die Leute dem Format nicht gerecht werden. Überhaupt nicht. In keinster Weise. Die erste Folge ist Bastian Pastewka. Ich bin großer Bastian Pastewka-Fan, aber trotzdem, es funktioniert nicht so. Es ist so schwer. Es ist aber so einfach zu sagen, ja, die Amerikaner sind halt cool und lässig und Performer und die Deutschen nicht. Das erfasst das Problem auch nicht ganz, aber irgendwie hat man das Gefühl, dass dann einfach kein komplettes Ding. Aber zum Thema Formatklau. Ich habe ja zum Beispiel auch den Podcast Last September Monaco. Ist ja auch ein Konzept von einem neuseeländischen Podcast. 1:1 geklaut. Einfach weil ich das Konzept cool fand und sagte, hey, wir haben was komplett Eigenes draus gemacht, weil das Konzept ja nur ein Gefäß ist, das man selber füllt. Wir haben auch von Anfang an gesagt, hey, das Format ist geklaut. Podcast-UFO ist auch nur fest und flauschig. Es ist auch fest und flauschig, ist auch einfach keine große Schöpfungshöhe. Von daher habe ich gar nichts dagegen, dass man sagt, klaut, wenn man einfach nicht so tut, als würde man nicht klauen, weil das macht es so lächerlich. Ja. Und dann zu sagen, es ist seine eigene Leistung, auf die Idee zu kommen, kommen zu sein, ist einfach Bullshit. Ja, das haben sie nicht gesagt, so. Aber es ist schon, dann habe ich auch die Redakteurin angeschrieben sogar, weil ich die kannte. Lass uns die mal einladen. Ey, das wäre so. Ey, Podcast UFO investigativ. Ja. Aber das ist schon krass. Das ist wirklich ganz furchtbar gelaufen. Und auch leider wieder so ein Zeuge davon, dass viel falsch läuft. Das ist schrecklich. Wie kommen wir aus dieser Jauchegrube des deutschen Humors zu lustigen Gags? Mit einer Apropos-Überleitung. Apropos Clown. Stephen King hat ein Buch geschrieben über Clowns. Hast du Der dunkle Turm von Stephen King schon gesehen? Nein. Ja, scheiße. Kommt auch bald in die Kinos. Das stimmt, Stephen King ist wieder total drin. Stephen King ist mega drin. Wer hat ihn wieder modern gemacht? War Stranger Things so ein bisschen? Schon, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich habe mit Stephen King so gut wie keinen Kontakt. Doch, ich finde den super. Es ist halt null anspruchsvoll. Aber, naja, das stimmt nicht. Also die meisten Bücher. Und der hat ein Buch über das Schreiben geschrieben. Und das ist total geil. Das kann sich eigentlich jeder, auch jemand, der nicht Autor sein will, kann sich das mal durchlesen. Das ist so cool, das ist viel auch über seine Jugend, das kann man alles skippen, aber es ist auch viel über Schreiben, wo er einfach sagt, einfach einfache Tipps gibt zum Schreiben. Und er sagt halt ganz offen, dass er am Anfang nicht weiß, wie das Buch endet. Also er schreibt keine Outline, sondern er fängt einfach an. Mhm. Und dann guckt er, wo die Figuren enden. Und man merkt es auch einfach total. Weil man hat so viele Fragen nach den Büchern und denkt und wüsste die gerne und wünscht sich einfach, dass er sich mehr Gedanken gemacht hat am Anfang mit einer Outline und die Dinge, die am Anfang Teil Akt 1 vorgestellt werden, machen wieder Sinn in Akt 3. Nope, keine Chance. Er fängt einfach irgendwo an, guckt, wo es hinläuft und dann ist er irgendwann am Ende. Das ist schon geil. Und er hat gesagt, man muss jeden Tag 10 Seiten schreiben. Oh. Machst du das? Nee, ich hatte auch mal aber so. Aber du hast mal die Challenge von Ben Schwartz gemacht. Ich hatte mal die 15 Jokes a Day Ben Schwartz Challenge. Ben Schwartz hat mal erzählt, dass er noch bevor er bei Letterman gearbeitet hat als One-Liner-Autor, hat er jeden Tag 15 Gags geschrieben. Und das habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Habe ich dann für jeden Tag ein Dokument angelegt und 15 Gags geschrieben. Habe ich, glaube ich, 3 Tage durchgehalten und halt immer wieder jeden zweiten Tag ein bisschen was gemacht. Ja. Aber irgendwann auch so, das gibt es ja oft. Aber man ist einfach so drecksfaul. Es ist auch unfassbar, wie faul man ist. Ne? Ich denke mir zum Beispiel auch sowas wie so körperliche Sachen. Keine Ahnung, wie weit könnte ich sein, wenn ich mein gesamtes Leben lang einfach jeden Tag einen Liegestütz gemacht hätte. Mhm. Jeden Tag einen Snickers weggelassen hättest. Ja, oder auch nur jeden Tag einen. Ich lebe seit 26 Jahren, das ist 26 mal 300, ist halt irgendwas im Bereich von 6.000. Ich würde nichts verändern. 6.000 Liegestütze. Nee. Du kannst mir nicht erzählen, dass 6.000 Liegestütze keinen Einfluss auf dich haben. Ich glaube, du wärst, also wenn du ein Bild links jeden Tag kein Liegestütz, rechts jeden Tag ein Liegestütz, bist du mit Hut auf. Ist exakt der gleiche Mensch. 6000 Liegestütze gehen nicht einfach so an dir vorbei. Auf jeden Fall macht, also es wirkt denn, das ist ja, du verbrauchst minimal mehr Energie pro Tag. Ja, aber jeden Tag. Und du hast eine sehr ausgeprägte Brustmuskulatur. Du hast sehr definierte Brüste, die du dann auch so im Rhythmus kannst du dann deine Brüste anspannen. Das habe ich nicht verstanden. Kriegt man dann, wenn man so Brustmuskulatur hat, dann auch die Kontrolle darüber? Ey, ohne Scheiß. Fitnessstudio, Stefan, hat jetzt Kontrolle über seine Brustmuskulatur. Ernsthaft? Ja, aber nicht so gut, dass ich es auf Kommando kann. Aber manchmal liegt man so abends im Bett und dann hat man... Wenn ich getasert werde, kann ich. Dann denke ich an Brüste und plötzlich bewegt sich so eine Brustmuskulatur von mir. Verstehe. Und dann denkt man so, wow! Weil ich verstehe auch, also ich verstehe nicht, du musst ja nur denken, heb den linken Arm hoch. Das ist ja was sehr, sehr Automatismen getrieben. So. Und wenn du jetzt... Wenn du überlegst, du weißt nicht genau, wie Muskeln funktionieren. Du weißt nicht genau, was du machen musst mit deinem Kopf, damit dieser Zeigefinger, du hast es gelernt. So, aber was denn, wenn sich Muskeln bilden erst? Dann musst du, ist ja sehr, verstehst du, das ist ein sehr abstraktes Konzept, dieses Muskeln betreiben. Und wenn du nur Muskeln aufbaust, und ich hatte nie Brustmuskulatur, und jetzt plötzlich musst du es erst lernen, diese Muskulatur zu betätigen, ist schon irgendwie strange. Ist ein ganz komisches Gefühl. Wie läuft sonst dein Workout so? Also Muskelstefan? Es kam zu einem Zwischenfall. Also erstmal bin ich mit dem Boosted-Board hingefallen vor einer Woche. Wisst ihr ja alle noch. Wir haben es, glaube ich, in der Zeitung gelesen. Ja, es war horrende. Und es ist immer noch entzündet. Ich habe immer noch ein Pflaster drauf, ein Hypoallergenpflaster. Ladies, I'm still on the market. Und dann... Ja, bin ich hingefallen, kann deshalb nicht ins Fitnessstudio gehen, weil mein Arm eingeschränkt ist. Aber ich war halt vor ein paar Wochen zumindest mal im Fitnessstudio und da kam es zum Zwischenfall. Und zwar ist das passiert, was ich gehofft habe, dass nie passiert. Ich war an der Bench Press. Ja. So. Und dann kommt plötzlich ein offensichtlich häufiger trainierender Mensch auf mich zu, der sehr viel trainiert, sehr wenig liest. So ein Mensch. Klassischer. Also ganz viele Skillpunkte in Muskeln und wenig Skillpunkte. Also wenn ihr bei den Simpsons Charakter erstellt, dann hättet ihr den ein bisschen dunkelhäutiger gemacht. Mhm. Okay, warum das? Ist irrelevant für die Story, aber einfach nur so, ist ein bisschen dunkelhäutiger gemacht. Welche Haare? So ein bisschen nach oben? Ja, links und rechts keine Haare. Ja. In der Mitte viel. So wie der Freund von Arnold. Einfach genau. So. Richtig. Okay, so stellen wir uns den vor. Aber ein bisschen heller. Also nicht so, unangenehm dunkel. Okay. Ein bisschen heller. Mhm. So, dann Tanktop, also maximal wenig Ärmel. Textil, dann schön Jogginghose, so eine Nike-Jogginghose, lange und sehr viel Skillpunkte geben auf Trainieren und Disziplin und sehr, sehr wenig in Bildung. Alles klar. So. Mhm. Das kann man, ist ja platt, aber kommt ungefähr hin. Mhm. Und dieser Mensch kam dann hat sich auf die Benchpress neben mir gesetzt und hat dann angefangen. Und plötzlich hat er mich angesprochen. Und ich dachte mir, bitte lass das nie vor. Ich bete jedes Mal, bitte lass das nicht vorkommen, dass mich jemand anspricht. Und so, ja, kannst du mal mit mir gucken, kannst du mir die Stange halten. Ah. Und wie ist da der Fachbegriff dafür? Kannst du mir kurz helfen? Okay. Das sagen wir Workout Buddies. Okay. Kannst du mir kurz helfen? Verrückte Welt. Oder? Ja, ich dachte auch, die sagen immer so, kannst du kurz mit mir trainieren oder so. Aber das Wort helfen hat mich ein bisschen irritiert. Ich natürlich mir auf cool gemacht, ja klar, kann ich helfen. Und dann läuft halt die ganze Zeit die typische Fitnessstudio-Musik. Dieses, die ganze Zeit so ein und alles, was du da machst, du musst dich nicht verstellen, ich bin ja kein anderer Mensch, du morphst in dieses System Fitnessstudio einfach rein. Allein durch diese Musik, diese ganze Background, alles in diesem Studio macht aus dir so einen typischen, macht dich zu so einer Fitnessstudio-Welt und lässt dich da rein. Du bist einfach nur ein Zahnrad in dieser großen Protein-Welt. Genau, exakt. Und dann gehe ich da hinter ihn, helfe ihm und genau in dem Moment, wo ich ihm helfe, das Gewicht immer hochzudrücken, weil die lächerlich zu viel nehmen. Das ist einfach falsch, diese Menschen. In dem Moment ändert sich die Musik und es ändert sich von dieser typischen Trance-Musik zu La La Land. Und dann denke ich mir, Leute, was ist denn jetzt passiert? Was zu dem seltsamsten Moment, wir haben beide Augenkontakt, so plötzlich City of Stars. Du hast natürlich mitgesungen. Ja, klar, mitgenommen, ausgezogen, direkt shirtless, stand ich hinter ihm. Und dann, das war ganz, ganz seltsamer Moment. So, ich war ihm lächerlich nah, mein Schritt auf seinem Kopfhöhe. Natürlich an den Gedanken an Emma Stone direkt Erektion bekommen. Direkt eine Erektion bekommen. Ja. Und ich helfe ihm mit seinen öligen, geflexten Bizeps, halt die Stange immer hochzuhalten. Aber du hältst seine Hände, oder? Natürlich. Du hältst seine Hände an der Stange. Hände. Ja. Ich weiß nicht, ob ich ihm richtig geholfen habe, aber das war ganz seltsam. Aber was ist die Idee, du musst ihm helfen zu stemmen? Die nehmen zu viel Gewicht. So, und irgendwann, die können dann so 5 Bewegungen machen und irgendwann kommen die halt nicht mehr höher, aber an gewissen Punkt. Und dann musst du denen so leicht helfen, um über so einen gewissen Punkt zu kommen, damit die Arme sich strecken und die Stange wieder absetzen können. Weil sonst quetscht die Stange die irgendwann ein. Solche Menschen würden alleine, wenn du die alleine lässt, in diesem Fitnessstudio versterben. Ja. Ja. Das war dann halt, das war dann der Moment erreicht. Und dann habe ich ihm geholfen, in dem Moment kommt La La Land. Und dann war es nur noch homoerotisch. Und wir sind fest zusammen. Uns geht's sehr gut. Wir sind zusammengezogen. Könnt ihr es auch adoptieren? Ja, wir können jetzt also alles klar, dann können die Kinder immer hochheben. Ganz stranger Moment wirklich, wo ich dachte, was ist denn jetzt los? Das ist ja sowieso meine Vorstellung von Training. Zum Beispiel, ich kaufe mir ein Fohlen. So. Das hat man mir empfohlen und jetzt habe ich's. Und dann stemme ich dieses Fohlen. Wer hat sie empfohlen? Dieter so, Fohlen? Dann stemme ich dieses Fohlen. Ja. Benchpress Fohlen. Ja. So. Ich weiß nicht, ob ich die richtige Folge. Pass auf. Ich stemme dieses Fohlen. Ich weiß nicht, ob ein Wort gerade in meinem Kopf so eine Autokorrektur erlebt und du hast eigentlich irgendwie Gewicht gemeint und bei mir meinten sie Fohlen. Nee, ich meine Fohlen. Sagst du das gerade jetzt? Ich meinte jetzt tatsächlich Fohlen. Dein Gesicht macht auch eine andere Bewegung als Fohlen. Nee. Ich stemme Fohlen. Ja. So. Und dann stemme ich jeden Tag einmal das Fohlen. Mhm. Und es wird ja immer größer. Es wird ja irgendwann zum Pferd. Mhm. Und dann werde ich auch stärker, weil das Fohlen immer mehr größer wird. Mhm. Und da werde ich automatisch stärker. Mhm. Aber halt so ganz leicht, so eine ganz smooth Kurve. Ja, ich glaube nur nicht, dass deine Muskeln sich äquivalent zu dem Wachsen des Fohlens steigern, sondern das wird ja. Du meinst, es wächst schneller, als meine Muskeln wachsen? Oder umgekehrt. Ja. Weiß man das nicht. Dass ich stärker werde und dann irgendwann das Fohlen aus Versehen in die Luft schleudere. Ins Weltall. Und dann, wo war eigentlich das Fohlen, das ich in dem Fohlen habe? Das berühmte Sprichwort, lass das Fohlen nicht ins Weltall schweben. Ja, das stimmt. Ich habe neulich gehört, dass Rehe nicht die weibliche Version des Hirschens sind. Hat mich, what? Klar. Holy shit. Aber du hast Bambi gesehen. Ja, und genau. Und das ist ein Übersetzungsfehler. Das ist nämlich falsch bei Bambi. Bambi ist ein Hirsch. Richtig. Aber eigentlich ist es ein. Nee, Bambi ist ein Reh. Aber eigentlich ist es ein Hirsch. Die haben es nur falsch übersetzt. Da habe ich das nämlich. Aus diesem Beitrag habe ich das mega nämlich. Verwirrend. Ja. Und es gibt tatsächlich. Ich dachte, Rehe sind. Das ist wie eine Kuh. Kuh und Bulle. Das dachte ich, wäre das Äquivalent zu Hirsch und Reh. Ja. Nope. Meine ganze Welt bricht in sich zusammen. Alles. Wie hast du das erfahren? In diesem Radiobeitrag über Bambi. Du mit deinen Radiobeiträgen, ey. Du hast dein ganzes Wissen aus Radiobeiträgen. Vergessenes Medium. Ist super gut, ey. Du machst, das ist das Beste für mich, weil du machst einen Radiosender an und diese Willkürlichkeit, mit der plötzlich Beiträge aus dem Boden sprießen, plötzlich über Bambi, weil der Jahrestag von Bambi war. Immer diese scheiß Jahrestag. Es war super geil. Es gibt ja tatsächlich so, das hast du mir mal gezeigt, als du mich mal journalistisch eingewiesen hast. Es gibt ja tatsächlich eine Seite für Journalisten, für unkreative Journalisten. Ich glaube, die heißt auch unkreativejournalisten.de, die nicht wissen, was sie machen sollen. Und das ist eine Webseite, auf der lauter aktuelle Anlässe stehen. Wie ja. Heute ist Tag des YX. So. Heute ist Tag des. Da könnt ihr euch anmelden. Ganz kurz. Da könnt ihr euch anmelden. Und es ist jetzt lustig. Und zwar heißt die Seite. Ah, fuck. Wie heißt die Seite nochmal? Weißt du das noch? Nee. Weil ich habe die Zugangsdaten. Und zwar von 1Live. Ihr müsst eingeben, Benutzername ist 1Live, N1, wie die Zahl, und dann L-I-V-E, und das Passwort ist Mediapark. Und das hat, aus irgendeinem Grund habe ich das bekommen, und da könnt ihr euch, da gibt's ja, das ist sauteuer, und ihr könnt auch das Passwort ändern von 1Live, aber das macht ihr bitte nicht. Ändert das Passwort mal nicht. Und da könnt ihr euch, da haben die ein Abo, und aus irgendeinem Grund habe ich das Passwort, und ich, fuck it, und da könnt ihr euch anmelden. Und das ist halt für Journalisten, die nicht wissen, was sie sagen sollen. Und das war mega hilfreich beim Neo-Magazin früher, weil ich dann immer wusste, was up-to-date war und wusste, was für Jahrestage sind, wer gerade gestorben ist vor 100 Jahren und so weiter. Das hieß doch irgendwas mit Daily oder so, nicht? Oder? Ah. Wie hieß das denn nochmal? Showprep.info. So. 1Live Mediapark. So, heute zum Beispiel. Das ist immer noch das Passwort, ich fasse es nicht. Okay. Und die haben den Premium-Account. Und alle von euch haben jetzt auch den Premium-Account von Showprep. Und da seht ihr heute zum Beispiel. Dann könnt ihr oben auf Premium klicken und dann Termine heute. Und dann seht ihr da, erster Schultag nach den Sommerferien im Saarland. Heute ist der erste Schultag nach den Sommerferien im Saarland. Oh, Da seid ihr wieder in die Schule gegangen, oder? Und schon sind wir relatable, wir sind aktuell, perfekt, wir sind relevant. Und da muss man jetzt sich irgendwas aus den Fingern saugen, wie Fußball, das interessant Fußball, Schweiz, Raiffeisen Super League, zweiter Spieltag. Heute, vor 208 Jahren, die Universität Berlin wurde gegründet. Ja, und solche Sachen, wow, weiß man dabei. Ja, und das ist, und genau so war das. Und da war halt ein Jahrestag von Bambi. Und dann haben die halt darüber erzählt. Moment, aber ganz kurz, welche Tage sind denn heute? Heute ist der Erzähl-einen-Witz-Tag, der Tell-a-Joke-Day. Und heute, meine Damen und Herren, ist der Weltachterbahntag, der Rollercoaster-Day. Wie feiert man den? Wow. Heute vor 104 Jahren ist die amerikanische Ford Motor Company in Detroit, nimmt das erste Montageband in Betrieb. Namenstage: Alfred, Christian, Rochus, Stefanie, Steffen. Stefan! Nein. Stefan mit PH hat heute Namenstag. Ich habe am zweiten Weihnachtsfeiertag nämlich Geburtstag. Da ich bin nicht mehr Namenstag. Namenstag. Da hatten wir eine Veranstaltung bei uns in der Stadthalle damals. Wurde richtig gefeiert. Da gab es nämlich so eine Party. Und da bin ich zum DJ gegangen und habe um 0 Uhr gebeten, dass er meinen Namenstag durchsagt. Meine Glückwünsche. Weil alle immer gesagt haben, da haben die immer Happy Birthday gesungen um 0 Uhr halt für die ganzen, die Geburtstag haben. Und da habe ich gefragt, ob er meinen Namenstag würdigen kann. Hat er nicht getan. Ja, und dann wurde halt über Bambi gesprochen. Und dann wurden auch Leute interviewt, die das halt ein traumatisches Erlebnis war, weil es damals halt ein krasser Film war für Leute, die dann zum ersten, die, für Kinder, die dann mit dem Tod konfrontiert wurden und so. Und dann eine Frau erzählt, die war damals ein kleines Mädchen. Und die hat erst vor kurzem Bambi verstanden, weil ihre Mutter hat die VHS-Kassette genommen, den Tod der Mutter rausgeschnitten, was? Wieder zusammengelötet, wie krass oder keine ist das Ahnung, denn? Und hat es dann gezeigt. Heißt, die hat die ganze Zeit einen unzusammenhängenden Film geguckt, der die ganze Zeit nur fröhlich war. Ergibt der Sinn, Film überhaupt Sinn? Ergibt null warum Sinn. Warum sind plötzlich alle traurig? Alle sind traurig. Plötzlich ist Bambi alleine so. Ist es nicht sogar noch grausamer, wenn die Mutter nicht stirbt? Sondern einfach die weg ist? Einfach weg ist und nicht mehr auftaucht und alleine gelassen hat. Wie furchtbar ist das denn? Das ist echt verrückt. Und der Film hat, glaube ich, nur 500 Wörter. Werden gesprochen in dem Film. Alles andere sind Actionsequenzen und Musik. Und Actionsequenzen meine ich heftige Fight-Szenen. Fight- und Fix-Szenen. Gibt es eigentlich auch eine Porno-Bambi? Klar, Bambi? Auf jeden Fall. Natürlich. Apropos Porno. Ja. Ich habe neulich. Oh, jetzt lass ich mal sowas von den Hosen. Wir lassen mal die Hosen. Apropos Porno. Wir lassen in heute unserer mal, neuen ja, Rubrik. Apropos Porno. Von Theodor Aporno. Wir lassen heute mal die Hosen runter. Oh! Zotige Gags unter der Gürtellinie! Wir sollen aufhören zu singen. Oh, sorry. Also ich hab beim Pornokonsum bin ich halt auf eine neue Art des Pornos offensichtlich gestoßen, was ich faszinierend fand und auch sehr originell und innovativ. Und zwar serieller Porno. Ein seriell erzählender Porno. Schön am Anfang mit einem, was bisher geschah. Dann werden die Schauspielernamen und eingeblendet, Regisseur eingeblendet. Natürlich. Wie, was bisher geschah? Ja, es gibt bisher geschah, außer bei der ersten Folge. Da ist es weiß einfach. Nein, es kommt erst bei der zweiten Folge, was bisher da geschah. Da sieht man dann die letzte Folge und denkt sich, what? Was ist denn jetzt passiert? Und dann hast du erst so ungefähr eine Minute 30 packende Story mit tollen, tiefsinnigen Charakteren, die Intrigen gegenseitig und dann fallen die sich in den Rücken und so weiter und dann beginnt. Sind das Euphemismen oder was? Nee, es ist alles wahr und dann beginnt ein knallter Porno. So. Und das ist seriell erzählt und danach geht's wieder los und dann wird die Geschichte aufgegriffen und was und mit spannenden Cliffhangern. Und, das ist ein Euphemismus? Nein, wirklich ein Cliffhanger. Also, das wird wirklich am Ende sagt er was und kann ich dich jetzt von hinten nehmen und dann ist schwarz und man weiß nicht, what? Wie reagiert sie denn jetzt da drauf und so weiter? Und es ist wirklich, ne, das, kann sogar sein, dass das ein Cliffhanger war, ein echter von dieser Serie. Und dann war ich gebannt und dann habe ich weitergeguckt und dann Folge 2 oder Folge 3 fing dann an und das fand ich, war ein sehr verstörendes Erlebnis. Dann haben die Fernseher geguckt, diese Leute, um die es da ging. Und dann haben die Fernseher geguckt und es lief Duck Funny. Und naja, also diese alte Kinder, diese Nickelodeon. Die ja, alte Sendung. Was ist passiert da in deiner Hose gerade? Ein riesen Ständer habe ich jetzt bekommen. Wegen der Musik? Ja, konditioniert. Ich bin jetzt auf Doug Funny konditioniert. Und dann gibt es Patty Mayonnaise. Und die sieht schon echt, also fand ich damals auch schon sehr attraktiv. Das ist aber, die haben in dem Porno eine normale Folge Doug gesehen. Die haben keine Porno-Folge. Das ist rechtlich, keine Ahnung. Aber bei Pornhub gelten ganz andere Gesetze. Das ist so eine Grauzone. Das sind einfach die niederländischen Antillen vom Internet. Ganz seltsam. Und dann, dann haben die einfach eine Folge Doug Funny gezeigt. Und wirklich lang, also wirklich eine Minute lang, guckt man dann Doug Funny mit einem prallen Ständer in der Hand und denkt sich so. Und hört halt auch nicht auf. Hört halt auch nicht auf. Du hörst nicht auf. Das kannst du mir nicht erzählen. Du pausierst dann nicht, spulst vor und machst dann weiter. Nein, die ganze Zeit. Das ist halt sehr verstörend so. Ja. Weil es eine Kinderserie ist. Und jetzt stell ich mir vor, angenommen, die hätten nicht Doug Funny gezeigt, sondern Hotel Zack & Cody. Das wäre halt ziemlich uncool dann. So ein alten Olsen-Twins-Film. Und wenn ich sich, okay, Leute, jetzt schon langsam jetzt geht's auch. Jetzt reicht's auch. Es ist technisch gesehen kein Kinderporno, aber im Kontext so, ist dann, es kritisch. Und dann lief. Jetzt muss ich gerade an diese eine Mutter denken, die mal bei uns kommentiert hat. Die meint, sie hat mit ihrer Tochter immer den Podcast. Viel Spaß mit der Folge und den Fragen danach. Beste Serie auch einfach. Patty Mayonnaise. Uninteressanter, unmotivierte Hauptfigur. Go! Ja, einfach. Stimmt, der langweilige Typ. Aber fand ich cool, hat mir immer gut gefallen. Ich fand auch Arnold strange. Immer strange. Herr Arnold fand ich auch strange. Aber Pornos haben teilweise auch unfassbare Klickzahlen. Es gibt ja manche Portalen, wo die Klickzahlen angezeigt werden, wie bei YouTube. Unfassbar. Also wirklich, was bei uns irgendwie whopped up, irgendwie wow, 40 Millionen Klicks, stecken die locker weg, einfach überhaupt kein Problem. Da hat wirklich auch der Miserabelste, hat da locker seine 20 Millionen Klicks einfach so. Das ist unfassbar. Ja. Das ist absolut unfassbar. Wir haben uns gerade auch in der Redaktion unterhalten, dass es diesen Share-Button ja gibt. Mhm. Du bei Facebook aber keine nackten Inhalte zeigen kannst. Du kannst nur auf Facebook Pornhub-Videos sharen. Aber auf Twitter, kannst du knallhart meine sein. Meine Frage, wer shared Pornos? Ja. Dann, warum kann man das überhaupt bei Facebook sharen, wenn es sofort gelöscht wird? Pornhub ist auch knallhart, die wollen uns auch weiter. Aber Twitter ist sehr offen, was sowas angeht. Auf Twitter gibt es auch tatsächlich viele pornografische Inhalte, wenn man da mal so ein bisschen der Brotkrümelspur folgt. Weil es gibt, wenn du einen erfolgreichen, also ich erkläre es dir mal, was passiert. Spermentropf, ja. Wenn du einen erfolgreichen Tweet hast, dann werden auch manchmal Porno-Bots retweeten den oder binden den ein. Ich weiß nicht, kommen so Kommentare wie Oha, Ausrufezeichen. Ja, genau. Oder wow. You won't believe. Oder ein Punkt, Punkt, Punkt. Und dann lauter Smileys und dann so dein Tweet. Und denkst dir, what? Und dann, wenn du dieser Krümelspur mal folgst, dann kommst du wirklich in Hardcore-Porno-Ecken, die es auf Twitter gibt und die anscheinend auch existieren dürfen. Bei Instagram live auch. Da kann man auch mal, dann, wenn du da auf das Suchfeld gehst und dann so ein paar Klicks brauchst du nur, um einfach Leuten, auch offensichtlich jugendlichen Menschen, beim Masturbieren zuzugucken. Ich glaube, wenn du in deine Plattform nicht irgendwie einen dicken Wall einbaust, dringt sich Porno prallen, so voll schön durch alle Ritzen durch einfach. Ja. Du hast sofort, auch wenn du einfach irgendwie ein ganz harmloses Angebot machst, so, hey, ich würde gerne eine Carsharing-Plattform machen, so instant Bangbus. 50 Pornos! 50! Hier ist schön, Titten ins Gesicht, zack, und einfach, ja, wir bieten Bangbus-Fahrten. Dann so, wow, Leute, ich wollte doch nur so. Das Internet ist wie so ein anstrengender Freund, der dir immer so eine Frau andrehen will, eigentlich auch so. Ja. Yeah, Asse, 50. Eigentlich ist das Internet wie dein Penis. So, du willst eigentlich nur über ganz schöne Dinge nachdenken, aber es ist so, hey, hier bin ich. Auch mit dem Geräusch. Die ganze Zeit denkst du einfach, Alter, halt einfach die Fresse. Du hast ja letztens dein Auto geshared. Stimmt das? Nee, ich habe jetzt die App entdeckt. Oh, wie geht's eigentlich bei die Storyline von Pleite, Stefan? Wie geht's da eigentlich weiter? Wieder voll dabei. Wieder voll im Saft? Dabei. Ja, ganz seltsam. Ich habe jetzt am Monatsende geht es mir schlecht, am Monatsanfang geht es mir wieder sehr gut. Das Leben führe ich jetzt, was ich noch nie dachte, dass das jetzt mal führen würde, weil ich dachte, so viel gibst du nicht aus. Doch, hat auch ein bisschen damit zu tun, weil ich halt viel jetzt langsam in die Selbstständigkeit abdrifte komplett und halt auch alles selber bezahle, alle Telefonrechnungen, alle Strom, Gas, Erdöl, diese ganzen Sachen, die man halt braucht. Und Autorechnungen. Warum sagt man eigentlich Erdöl? Wo kommt denn das andere Öl her? Oh. Aus dem Himmel oder was? Ist das Ding an? Hallo? Sorry. Wo sind denn alle? Hallo? Wo kommt das eigentlich, das Erdöl? Hey! Ich finde es gut, dass ich mittlerweile bestraft werde dafür, dass ich Gags mache. Einfach so. Das ist die Dynamik, so die man haben will. Das Podcast-UFO. Gags sind so voll verboten. 99. Eigentlich. Ja, stimmt schon ein bisschen. Aber wie gesagt, wenn du kein Geld mehr hast, kannst du immer noch bei Michael Kessler mitfahren. Wow. Rip, rip, rip. Mach nochmal die Grillen. Nein, du hast sie anders gemacht. Thrip, thrip, thrip, thrip. Falsch, habe ich S-R-I-P. Thrip, thrip. So machen doch Grillen. Thrip, thrip, thrip. Oder? Das ist relativ nah dran. Thrip, thrip. Ja, wenn du nicht. Es klingt wie eine englische Grille, die das TH perfektioniert hat. Thrip, thrip, thrip. Nee, eigentlich nur RP. Thrip, thrip. Ja. Thrip, thrip, thrip, thrip, thrip. Diese Geräusche könnte kosten für 1,99. Hören Sie nun Audio Stock Footage. Pro Sound nur 99 Cent. Bezahlen Sie über Patreon. Hören Sie jetzt. Eine Flasche wird geöffnet. Wir müssen, glaube ich, ein bisschen mit dem Preis runtergehen. Ein Rasenmäher. Ist relativ schnell aufs Kabel gefahren. Ein Delfin. Stone Delfin. Der hat einen Regenschirm. Scheiß Loch alle. Alle Loch im Rücken. Die laufen auf Land rum. Loch im Rücken. Das Letzte, was du brauchst, ich stelle mir so vor, wenn jemand, gibt es bestimmt einen Film, wo jemand seinem Schlüssel so ins Wasser fällt und das Einzige, was er kriegt, ist, der Ozean lacht ihn aus durch Delfine, die halt die, fickt ihr einfach. Mein Gott. Fickt euch einfach. Was meinst du, auf welchen Tieren hat man versucht zu reiten, bevor man sich aufs Pferd Delfin? Geeinigt hat? Delfin war noch 100, also eine Wasserkavallerie, unersetzbar. Straußen, ich glaube, Straußen waren sehr, sehr ja. häufig lange mit dabei, bis man dachte, saugefährlich. Ich glaube, man musste auch immer so, ich habe immer dieses Bild, wie Vögel Augen auspicken wollen. Ja. Das ist immer, und die drehen sich doch, wenn man sich auf Straußen setzt, in meinem Kopf drehen sie sofort um und picken die beide Augen aus. So. Und dann hört meine Vorstellung auch auf, weil ich da nichts mehr sehe ab dem Zeitpunkt, das stelle ich mir mit vor. Und dann, das denke ich mir, ist ein Problem. Deswegen mussten, denke ich mir immer, haben die so riesen Helme aufgehabt, konnten dann nicht mehr sehen und gesagt, komm, das mit dem Straußen ist eine scheiß Idee. Absolut, wir haben ja letzte Woche ohnehin darüber gesprochen, dass die Geschichte einseitig geschrieben ist und in so einer neuen Kategorie, was die Geschichte vergaß. Was? Wen die Geschichte vergaßt hat. Die Straußenkavallerie und die Delfinkavallerie. Hundertprozentig. Ich stelle mir vor allem die Straußen vor mit so einem kleinen Helm, damit die sich auch geschützt haben. Und vorne dann so ein schönen, ja, Sonnenbrille. So ein Kreuzzeichen von den Kreuzzügen, ja. Die Straußenzüge. Und dann ist man den, vor allem, das ist doch furchterregend. Wenn so diese Straußen, die können auch unfassbar schnell rennen. Rennen die schneller als Pferde? Ich glaube schon. Ich glaube, die bouncen halt zu schnell. Ja, und die lenken so. Halt in den Flügeln. Die lenken halt damit. Also wenn die Richtung ändern, die können massiv schnell die Richtung ändern, weil die halt dann die Flügel so aufstellen. Das ist ganz abgefahren. Wirklich? Ja. Die lenken mit den Flügeln und laufen unfassbar schnell. Die haben ja auch diese Oberschenkel, die sind größer als dein ganzer Körper. Die sind so trainiert, so lächerlich, die sind auch so super definiert und laufen dann so ganz schnell rum und lenken mit den Flügeln. Und wenn die auf so eine Herde Strauß auf dich zuläuft, ich würde sofort die Flucht antreten. Aber ich meine, sofort totstellen. Es gibt ja zwei Strebertiere, Bienen und Pferde. Pferde können mehr Last tragen, als sie eigentlich müssten. Deswegen können sie Menschen tragen. Und die haben lächerlich viel so, Kondition. Wenn du sie jetzt auf einen Tiger draufsetzt, dann hängt der auf dem Boden und sagt, Alter, wohin führt das jetzt? So, passiert nichts. Pferd denkt sich, ach, spüre ich kaum, laufe ich weg. Hab ein starres Kreuz im Gegensatz zu Raubkatzen. So, zweites Tier, Biene. Sehr eloquent, denkt es. Zweites Tier, Biene. Biene produziert mehr Honig, als es braucht. Mensch klaut Honig. Was gibt's noch für Tiere da draußen, die einfach zu krass Ameisen sind? Ameisen können viel, denen man zu viel helfen tragen. Kann? Aber das kann man als Mensch schlecht nutzbar machen. Naja, wenn du viele Ameisen, können auch dein Haus wegtragen. Weil eine Ameise kann mehr als das 300-fache ihres Körpergewichts tragen. Also, potenziert auf 1 Million Ameisen. Stimmt, die wenn man können, Ameisen kontrollieren könnte. Ja, die würden ja einfach Dinge wegtragen. Wie bei, aber Fluch der Karibik 3 hat das schon verstanden. Das ganze Schiff wird weggetragen von diesen Krebsen. Denke ich mir, gute Idee. Also die nächste militärische Zukunft nach der Atombombe sind Ameisen, die Leute, den Gegner wegtragen. Unser Panzer. Was? Moment, unsere Hauptstadt wird weggetragen. Hey, Leute. Ach Gott, jetzt ist weg. Nein, wo ist unser Schützengraben? Hast du früher Stronghold 2 gespielt? Ja. Bei Stronghold 2 konnte man den Meuchelmörder einsetzen. Und der war halt unsichtbar für den Gegner. Das heißt, du konntest ihn irgendwo hinschicken, der war unsichtbar, konnte niemand angreifen. Und dann hab ich einfach immer dann den Gegner, den König angreifen, damit, und dann konntest du ihn umbringen. Und dann ist ja, wenn er dann besiegt wurde, die ganze Stadt sofort weg. Heißt, dass ganz oft kam es bei Stronger dazu, dass plötzlich deine Stadt weg war, weil du eingenommen wurdest. Und dann dachte ich mir, wenn das historisch akkurat wäre, wie lustig wäre das dann? Ja. So, what? Was ist denn jetzt gerade passiert? Ah, Meuchelmörder. Okay. So, sind Meuchelmörder ein größeres Problem, als dass du die Geschichte weiß machen will? Ich glaube nicht. Ich frage mich ohnehin, warum so politische Führer nicht viel häufiger ermordet wurden. Es gibt doch immer, im besten Fall hast du doch eine Opposition von so 30% oder sowas. Also, es gibt doch immer Leute, die dich tot haben wollen. So, es ist so schwer. Außer Disney-Prinzessinnen. Disney-Prinzessin. Stimmt, da müsste man einmal so einen Putsch machen, so einen Militärputsch gegen Cinderella. Gegen einfach so. Fucking Dornröschen, ey. Power to the people! Ich will auch nicht wissen, wenn man mal Cinderella guckt oder so Lissy. Sissy. So was. Ja, okay. Nein, aber. Ich mach mal mit. Ja, was war denn noch so Königin? Cinderella? Sissy. Die von Frozen. Das waren doch alle so Königinnen. Keine Ahnung, hab ich nicht gesehen. Fun Fact: Sissy hatte so lange Haare, dass sie Nackenschmerzen hatte. Ja. Weil die Haare so schwer waren. Dankeschön. Ich war im Sissi-Museum. Ernsthaft? Im Sissi-Museum. Komm. Mach ein bisschen mit, okay? Ich habe auch keinen guten Tag. Ist okay. Hey, und dann angenommen, die zeigen dann mal so die süße Cinderella mit den großen Augen und den kleinen Problemen. Oh, passen die Schuhe nicht? Und oh, die Stiefmütter, es sind immer Stiefmütter, ärgern ein und dann haben die Probleme. Ich habe das nie gesehen. Ja. Und dann schneidest du halt so zur leidenden Bevölkerung und was die einfach für diese Prinzessinnen immer für eine scheiß Politik eigentlich machen, weil die ganze Zeit mit ihren scheiß Prinzessinnen Problemen zu tun haben und das Volk von diesen Disney. Das Volk leidet. Leidet. So kleine Mädchen, die Jungen mit so großen Augen einfach, die zu Tode hungern. Mit großen Augen. Die mit großen Augen zu Tode hungern. Ja, Augen kann man nicht essen. Schade. Und dann einfach da sitzen und Probleme haben. Und dann die Disney-Prinzessin, oh, Stiefmütter sind ärgerlich. Ja, das ist doch scheiße. Zeig die tanzen mal die tanzen auch mit dem Löwen, der Löwe tanzt mit dem Mädchen. Was soll das sein? Das ist eine Regierung oder was? Das ist unsere Regierung? Man sieht so die ganzen Bauern und dann haben die Probleme und überall steigt Jauche auf. Und dann schwenkt man so zu diesem Disney-Schloss rüber, wo einfach man so Disco-Licht raussieht und so eine Musical-Nummer raushört. Ja, genau. Und alle Kameras sind darauf gerichtet. Let it go! Und man hört so ganz in der Ferne aus dem Disney-Schloss und dem Bass leise dröhnen. Das ist ja mal ein sozialkritischer Cartoon. So ganz viele Kameras, die auf Cinderella-Schloss gerichtet sind, aber die leidenden Menschen draußen, die filmen niemand. Aber ich finde, der Schwenk rüber und hört man diesen tiefen Bass in die Disco-Kugel. Let hört man go. So raus. Und dann der Disney. Und auch dieser große Stern, der über das Schloss fliegt. So. Ja, genau. Und nicht über die armen Bevölkerung. Oder der Stern trifft dann noch so die Bevölkerung. Oh, der landet als Komet in der Bevölkerung. Ja, genau. Und die können nicht essen, weil sie keine Zähne mehr haben. So, Zeitkritik. Zeitkritik. Ich hasse unsere Zeit. Alles ist schlecht. Es sollte wieder sein, wie es früher war. Alles ist schlecht. Die Zeiten müssen sich ändern. Weg damit. Heute haben ja die YouTuber, heute war ja das große Event, YouTuber interviewen Angela Merkel. Habe ich mir sogar angeguckt. Aber war es nicht eher Angela Merkel interviewt YouTuber? Boah, du bist so meine. Du bist so eine Satire, filetierende, gesellschaftskritisierende Frage. Du schaffst es immer wieder, die Sachverhalte so auf den Kopf zu stellen, dass sich ganz neue Perspektiven ergeben. Das ist gar kein Sinn mehr gibt. Kann ich noch eine Portion haben? So lecker. Ist großartig einfach. Ja, was erwartet man denn? Da hast du halt vier verängstigte Leute. Worauf willst du hinaus jetzt eigentlich? Ich weiß es nicht, aber da dachte ich mir so, vor allem man macht sich ja schnell lustig über die YouTuber dann so, die stellen nur dumme Fragen. Ja, passiert einem schnell. Die stellen sie dann so Fragen wie stehen sie zu Erdogan? Wo die Politik nichts anderes zu tun hat, als konstant Pressemitteilungen zu machen, was sie von Erdogan halten. Das sind Fragen, die haben die schon tausendmal beantwortet und stellt jetzt halt nochmal Alexi Bexi die Frage, was halten sie von Erdogan? Dann sagt aber Merkel, er stellt sich eloquenter. Genau dasselbe nochmal, was sie auch aber immer Aber er stellt sagt. Sie wie ein Jugendlicher und auch die Jugendlichen lesen ja, dann mal die Pressemitteilungen. Was soll Angela Merkel denn sagen so? Manchmal denke ich mir so, die würde auch gerne über andere Themen reden, aber so, ja, das sag, ich sage es dasselbe. Wenn sie es Alexi Bexi plötzlich unfassbar so auch so jugendlich dann antwortet zurück, weil sie sonst nie so antworten kann. Ja. Alexi Bexi fragt, was halten sie von Erdogan? Oh, ganz im Ernst. Ja, den mag ich auf. Überhaupt ohne nicht. Ohne Scheiß. Was ist ein Idiot? Der unterdrückt da alle Menschen, Alter. Das kann ich nicht mehr tolerieren, aber ich kann auch nicht so offen reden, weil das würde die diplomatischen Beziehungen zerstören. Aber dann denke ich mir auch immer so, über die zu lachen ist einfach. Ich weiß auch nicht, was ich Angela Merkel fragen würde. Ich meine, das könnte ja sein, Angela Merkel in der großen Podcast-Sache. Und ihr darf dann eine Frage stellen. Was würdest du ihr stellen für eine Frage? Ich würde sie was Privates fragen. Einfach mal die Person hinter der Maske. Einfach mal so, hey, was machen Sie? Schauen Sie House of Cards? Und mögen Sie das wieder, die Politik? Wie akkurat ist House of Cards? Sowas würde ich stellen, weil das ist wirklich wichtig. Aber ich habe auch keine Ahnung. Ich mache mich über Dinge lustig, von denen ich keine Ahnung habe. Beschreib das nicht unsere Satire. Ich habe keine Ahnung. Angela Merkel, die ist wohl mal vor ihrer Wahl zur Bundeskanzlerin, vor ihrer ersten Kandidatur, ist sie zu, ich meine, es war Cameron gegangen. James oder David? James. Hat gesagt, den Film fand ich richtig gut. Hat mir richtig gefallen. Warum ist sie runtergegangen? Wäre es auch unter den Eisberg gegangen. Eben. Und dann hat sie gefragt, den britischen Premier, hör mal, ich würde wirklich wahnsinnig gerne Bundeskanzlerin werden. Ich glaube, ich kann das auch gut, aber ich bin einfach zu uncharismatisch. Das hat die gesagt. Und ich finde, das zeugt von so viel Stärke, diese Schwäche zuzugeben. Ja. Aber was hat James Cameron dann gesagt? Ich spreche kein Deutsch, hat er gesagt. Auf Deutsch. Ja, wie wär's, wenn du dich auf an so eine Tür hängst in eiskaltem Wasser? Alter, der Film ist 12 Jahre her. Ja, wenn du so eine Kette hast, so eine blaue Kette, Alter. Oh. Niemand will das mehr sehen. Das niemand. War richtig, aber das fand ich beeindruckend, weil es viel über die Person Merkel sagt. Ich meine, was ist die Person hinter, wie du schon ansprichst, die Maske Merkel, die Mami. Weil dahinter ist doch eigentlich eine Frau wie du und ich, die sehr viel weiß, aber halt uncharismatisch ist und um ihre Schwäche weiß und das zur Stärke macht mittlerweile. Finde ich gut, finde ich stark, finde ich unterstützenswert. Willst du sie wählen? Weiß ich nicht. Was ist denn deine Prognose für die Bundestagswahl? Wird wieder gewählt werden? Ich glaube, es wird wieder gewählt werden. Ja? Es wird wieder Prozente hageln. Meinst du, es wird diesmal ein Tortendiagramm geben oder so eine andere Art von Balken, Diagramm? Balken und Torten. Balken und Torten. Die Bartow. Die klassische Bartow-Wahl. Vielleicht so ein paar, diese, wo es nach rechts und links geht, wo man nicht genau, wo es sehr kompliziert ist, wo man ein bisschen länger hingucken muss. So Punkte vielleicht, so Kreise? Nee. Kreise? Wird schon abgesehen werden. Wirklich? Nee. Kreise so nebeneinander? Ich würde gerne ein Balkendiagramm machen darüber, wie selten diese Punktdiagramme bei dieser Wahl vorkommen. Oder ein Balkendiagramm werden. Zwischen Tortendiagramm und Balkendiagramm. Wie viele Balken und Tortendiagramme es gibt. Ja. Einmal als Torte, einmal als Balken. Und dann gucken, was gewinnt. Meinst du, man sieht dann so den Bundestag und dann sind die Stühle so eingefärbt, wo die Leute sitzen könnten und man denkt sich, vielleicht setzen sie auch anders hin. Vielleicht setzen sich alle in die letzte Reihe. Gut sind diese Boxplot-Diagramme, die mit dem, wo das arithmetische Mittel und das metrische Mittel und das andere Mittel da drin sind. Ja. Und dann sieht man halt, wie Allgemeinverteilung ist. Das ist clever. Das finde ich richtig gut. Da kann man viele Sachen draus lesen, wenn man weiß, wie. Habe ich in Statistik gelernt. Und dann in der Bachelorarbeit musst du dann möglichst viele Diagramme benutzen. Ist ein bisschen random. Dann machst du einmal, zeigst du auch verschiedene Diagramme für verschiedene Situationen. Und dann hast du deine Bachelorarbeit im Kasten. Du willst ja auch noch ein bisschen Bachelor machen. Ich mache noch einen Bachelor auf jeden Fall. Ohne Scheiß, weil ich glaube, es nagt so ein bisschen an dir diesen Ja, ey, deine akademische Überlegenheit ist mir im Dorn im Auge, auf oder? Jeden Fall. Ich denke mir immer so, ach, wäre ich doch nur gern so schlau wie er. Und er du lässt ja wirklich jeden einzelnen Brief an Bachelor Stefan Tietze adressieren. Du hast wirklich jeden dazu gezwungen. Manchmal übertreibe ich es mit Dr. Med Dent. Es ist kompletter Schwachsinn. In jedem Notizbuch, in jedem Telefonnummernbuch stehst du als Bachelor Stefan Tietze. Es reicht mir auch. Aber im Sinne von Junggeselle meine ich es eigentlich. Ja, ja. Single. Single, ja. Solo. Bachelor. Stefan Solo. Nicht so wie der. Also, ich habe schon auch einen Bachelor, aber ich meine es nicht so. Ich meine es so wie das Solo-Tizel. Ach ja. Am Ende des Tages ist das hier nur ein Podcast. Und am Ende des Tages machen wir unsere Scherze über die Wahl, aber das entscheidet das Leben. Alter, bald ist es ein Atomkrieg und es gibt also alles nicht mehr. Aber angenommen, du guckst in den Himmel und siehst so eine schöne Langstreckenrakete. Ich weiß gar nicht, ob das. Ich glaube, die würden sie in die andere Richtung schießen, aber nur mal hypothetisch. Ja. Man geht raus auf den Hof hier. Die ganzen Mitarbeiter haben sich in den Arm. Und es fliegen so zwei Langstreckenraketen über uns ja. in Richtung Amerika. Letzten Worte. Schon Du bist doch jemand, du hast letzte Worte in der Hinterhand. Ja, ich habe letzte Worte in der Hinterhand. Falls jetzt wirklich so dieser Atompilz. Und dann muss man sich anscheinend auf den Boden legen, wo ich mir denke: Nope. Ich werde einen Teufel tun, wenn ich springen. Auf den Boden liege. Genau, in dem Moment muss man springen. Weißt du, ich habe gelernt, schon an der Ostsee damals, wenn Wellen kommen, springe ich über die Welle. Und auch mit dem. Und auch die Atomwelle. Und auch mit dem Aufzug, wenn der Aufzug runterstürzt, musst du kurz bevor du aufschlägst in die Luft springen und du bist safe. Ja, genau. Wenn eine Atombombe kommt, ich werde doch nicht am Boden liegen und dann meine letzten Worte so in den Staub murmeln. Werde ich doch nicht machen, ich werde stehen. Was? Noch einen Tweet raushauen. Was ist dein letzter Tweet? Ciao, Ibaui. Macht's gut, ihr Irokesen. Schön war's schön gewesen, ihr Irokesen. Ja, also so ein Outing oder so. Helene Fischer fand ich rückblickend gar nicht so schlecht. Ciao. Ciao. Ey, aber das ist. Ich find's. Also so ein kleiner Teil in mir würde das schon mal gerne miterleben. Klar. So ein Krieg. Würden wir doch alle gern. Ja. Ich glaube, das war auch so die Stimmung vom Ersten Weltkrieg, wo alle gesagt haben: so, oh, jetzt mal ein Krieg. Das ist ja so ein Pferd in so einer Kutsche. Wir brauchen einen Grund. Ist ja auch alles so mühsam. Wir brauchen einen Grund. Einfach einen Grund. Irgendwie irgendwas in Österreich. Lass uns einen Kaiser. So ein Fenstersturz. Lass uns mal nach Prag fahren. Ja. Das Podcast-UFO on Tour in Prag und dann schmeißen wir irgendeinen Typen aus dem Fenster. Ja. Zack. Das hat auch gut funktioniert. Das ist der eigentliche Motor der Geschichte. Prag. Prag war immer zum Teil, ein kleiner Teil. Stark in Prag. Immer gut. Der Staat in Prag. Ist immer. Ja, lass uns mal so einen neuen Krieg auslösen. Ich glaube, das brauchst du mal langsam, damit alle mal ein bisschen runterkommen. Und da ist auch, da funktioniert auch Humor. Da sind wir doch gebraucht. Der Witz, der die Welt in Brand setzte. Wer zuletzt lacht. Das könnte die, so könnte die Arte-Doku heißen. Glaubst du, es kommt dazu? Nö. Eine richtige Einschätzung? Nö. Ich denke mir auch, es ist jetzt, die haben sich offen beleidigt, die haben offen gesagt, wir werden uns abschießen. Die Stakes sind jetzt schon sehr hoch. Aber es fühlt sich noch sehr weit weg an, der Atomkrieg. Auch die ganzen Experten sagen, naja, es kommt wahrscheinlich nicht dazu. Na, aber beide, was muss denn passieren? Beide profitieren ja davon, dass alle Angst haben. Niemand profitiert davon, seine Warnungen ernst zu machen. Klar. Der hier, Nordkorea muss sein Volk in Angst und Schrecken halten, Donald Trump auch. Das Dümmste, was sie machen könnten, ist es tatsächlich zu machen. Ja, yeah, ja. Yeah. Weil dann ist Krieg, dann ist Stress, nur Verbündete. Trotzdem sind beide, und dann werden die irgendwie verlieren. Trotzdem sind beide die Stakes des Wortgefechts schon sehr hoch. Nö, die können ja nicht wieder zurückrudern. Ja, nein, die rudern doch seit Jahren. Sag mal, die haben doch zweimal die Olympiade gewonnen, so lange wie die rudern. Bäo! Den Bistas habe ich mal von Kilometer weit herkommen sehen. Herrudern sehen, du. Ich glaube, das ist die beste Situation, ist die haben können. Ein Volk, ein Staatsführer, der die Angst braucht, wird niemals wirklich was machen. Weil dann ist Gewissheit, dann sind Fakten, dann ist hier Krieg. Dann muss was passieren. Oder Bälle die Hunden, Bunsen nicht. Das ist meine politische Analyse. Wer ist Essig? Ja. Lecker Brot. Brot. Und mit dieser weltpolitischen Einschätzungen. Verabschieden uns Stefan Tietze und meine Wenigkeit ganz von dieser Folge des Podcasts UFO. Merkwürdige Folge, merkwürdig. Aber die 7 ist immer ein bisschen tricky. Ich wünsche euch alles Gute. Guckt ab und zu mal in den Himmel und solange keine. Auch ganz kurz nochmal eben. Ich dachte die ganze Zeit naiverweise, wenn die halt dann die wissen ja, seit Stunden fliegen diese Dinger genau auf uns zu, schießen wir die einfach ab. Stellt sich raus, extrem schwierig. Die abzuschießen. Und wir sind alle eigentlich nur eine große Zielscheibe für Kim Jong-un. Mit diesem Wissen, dass man das nicht verhindern kann, das kommende Übel, wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis dann. Wir heben ab.